ist es sehr heilsam, das Glaubensbekenntnis oft zu beten, logischerweise. Es ist sehr heilsam, das Glaubensbekenntnis oft zu beten, damit wir uns die Glaubenswahrheiten immer fester in unserem Herzen einprägen. Ja, wie gesagt, ich muss alles wiederholen. Und auch wenn man nicht unbedingt jedes Mal darüber nachdenkt, aber jedenfalls ist es immerhin noch besser, das Glaubensbekenntnis regelmäßig oft zu beten. Was man macht, wenigstens, wenn man das Rosenkranz jeden Tag betet oder Teil ist des Morgengebetes, damit man sich die Glaubenswahrheiten immer fester ins Herz einprägt. Sehr wichtig. Die meisten Katholiken heute, schätze ich einmal, dass sie das apostolische Glaubensbekenntnis nicht mehr sagen könnten, müssen es nie beten. Vielleicht irgendwann mal gehört oder wenn sie mal zufällig wieder in der Kirche sind, an Weihnachten oder Ostern, hören sie es in einer sehr verbogenen, verfälschten Form oft inzwischen bei den Modernisten, aber in Wirklichkeit wissen sie es gar nicht mehr, die nominellen Katholiken. Wie sollen sie es dann glauben? Was glauben die? Was glauben die eigentlich? Ein bisschen haben wir noch Zeit. Das war der erste Glaubensartikel, das zweite Kapitel, vom ersten Abschnitt.